Als ich an Bord des Dampfers ging, sah ich, hörte und roch ich, dass ich eine Grenze überschritten hatte. Eine von Englands lieblichen Seiten hatte ich gesehen, kennt, fast bukolisch. Das topografische Wunder London nur gestreift. Dann eine von Englands düsteren Seiten gesehen, Liverpool. Aber hier auf dem Dampfer war England zu Ende. Hier roch es schon nach Torf, klang kehliges Keltisch aus Zwischendeck und Bar. Hier schon nahm Europas soziale Ordnung andere Formen an. Armut war nicht nur keine Schande mehr, sondern weder Ehre noch Schande. Sie war als Moment gesellschaftlichen Selbstbewusstseins so belanglos wie Reichtum. Die Bügelfalten hatten ihre schneidende Schärfe verloren und die Sicherheitsnadel, die alte keltisch-germanische Fibel, trat wieder in ihr Recht. Bölls Grüne Insel. Eine Spurensuche in Irland. Feature von Michael Augustin und Walter Weber. Langsam stach die Morgensonne weiße Häuser aus dem Dunst heraus. Ein Leuchtfeuer bellte rot-weiß dem Schiff entgegen. Der Dampfer schnaufte in den Hafen von Dunleary. Möwen begrüßten ihn. Die graue Silhouette von Dublin wurde sichtbar, verschwand wieder. Kirchen, Denkmäler, Docks, ein Gasometer, zögernde Rauchfahnen aus einigen Kaminen. Frühstückszeit für wenige nur, noch schlief Irland. Am Morgen des 24. September 1954 trifft Heinrich Böll in Dublin ein. Ausgangspunkt seiner ersten Irlandreise, die 4 Wochen dauern wird und eine lebenslange intensive Beziehung zur Grünen Insel begründet. Eine Beziehung, der Böll poetisch Ausdruck verliehen hat in seinem 1957 erschienenen irischen Tagebuch. Wie alles begann, erzählt Bölls Neffe Viktor, der Leiter des Heinrich-Böll-Archivs in Köln. Der Kontakt kam über eine irische Journalistin, Moira Fleischmann, die mit einem Österreicher verheiratet war und die Böll 1954 in Köln besucht hat. Also die Familie, insbesondere die Annemarie Böll, die Verbindungen wiederum nach England hatte, weil sie in den 30er Jahren dort als Lehrerin auch gearbeitet hatte. Und so kam über verschiedene Bekanntschaften eben der Kontakt zu Frau Fleischmann, deren Mann auch als Journalist in Dublin gearbeitet hat, als Kameramann hat er gewirkt. Und Böll hatte gerade den Roman Haus ohne Hüter abgeschlossen, einerseits. Und Böll fürchtete eben, dass was an Missverständnissen sozusagen wieder bei den Kritikern hochkam. Das war ein Grund. Zweitens hatten sie gerade ein Haus gebaut in Köln-Müngersdorf. Ein eigenes Haus, und mit diesen ganzen Komplikationen kam Böll dann auf die Idee, mal eine Ferienreise zu machen. Und so ist er dann zu Herrn Fleischmann nach Dublin gekommen, der ihn wiederum auf Touren mit ins Land genommen hat. Ich taumelte müde vom Schiff in den Zug, aus dem Zug nach wenigen Minuten schon in den großen, dunklen Bahnhof Westland Row, von dort auf die Straße. Vom Fensterbrett eines schwarzen Hauses nahm gerade eine junge Frau einen orangefarbenen Milchtopf ins Zimmer. Sie lächelte mir zu und ich lächelte zurück. Wir stehen jetzt in diesem alten, großen, dunklen Bahnhof Westland Row. Heute ist er zwar immer noch groß, aber nicht mehr dunkel. Er nennt sich Pierce Station, nach dem großen Osterrebellen Patrick Pierce. Wenn man sich überlegt, es sind jetzt 53 Jahre vergangen seit der Ankunft Heinrich Bölls in diesem Bahnhof. Und natürlich haben sich die Verhältnisse geändert. Hans Christian Oeser, einer der maßgebenden Übersetzer irischer Literatur und seit vielen Jahren in Dublin zu Hause. Heute sieht man irrsinnig viele Pendler, die von außen in die Innenstadt kommen oder abends wieder zurückfahren. Es ist die Durchgangsstation für den DART, Dublin Rapid Area Transport. Wenn man dann diesen Bahnhof verlässt, kommt man hinaus in die Westland Row, die immer noch so heißt. Und für Böll war wahrscheinlich das Schöne, dass gleich einer der ersten Anblicke das Geburtshaus von Oscar Wilde war, gegenüber, auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das heißt sozusagen, der literarische Kontakt konnte gleich bei der Ankunft hergestellt werden. Wherever you go to Dublin town, in 100 years or so, inquire for me in Baggett Street and what he was like to know. Oh, he was a queer one, followed all the dido. He was a queer one, I tell you. Die Stimme des irischen Dichters Patrick Kavanagh. In den 50er Jahren neben seinem Widersacher Brendan Behan eine der bekanntesten Erscheinungen in der kneipenverankerten Literaturszene Dublins. He was dangerous, I tell you. On Pembroke Road, look out for my ghost. There wasn't that much difference between the 40s, mid-40s and late-40s, and the 50s. John Jordan referred to the dark, circumscribed 50s. Those two adjectives apply equally to the 40s. Die 50er Jahre, das waren wie die 40er Jahre zuvor düstere und beengende Zeiten, erinnert sich der Dichter Piers Hutchinson und zitiert damit seinen Freund und Kollegen John Jordan. Schriftsteller, Theaterleute, Künstler und Journalisten mussten kämpfen um ihr Terrain geistiger Freiheit im Lande der Priester, Mönche und Nonnen. Und sie taten es, mit ihren Mitteln. Go into a pub and listen well, if my voice still echoes there. Ask the men what our grandfathers thought, and they tell them to answer fair. Ob der in Deutschland immer bekannter werdende Schriftsteller Heinrich Böll während seines ersten Aufenthaltes in Dublin den einen oder anderen seiner irischen Kollegen persönlich kennengelernt hat, ist nicht bezeugt. Gewohnt hat er auf der Südseite Dublins in der Pembroke Road. Schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite lebte damals der streitbare Patrick Kavanagh, dem er also durchaus begegnet sein könnte, auf einem Spaziergang oder Kneipenbummel. Piers Hutchinson, als junger angehender Poet, damals ein Trinkgefährte und Gesprächspartner der Schriftsteller Patrick Kavanagh, Brendan Behan, Flann O'Brien, Martin O'Kine oder Anthony Cronin, beschreibt einen möglichen Pub-Crawl, wie Heinrich Böll ihn bei seinem Besuch mühelos gemacht haben könnte. Ausgehend von der Pembroke Road und dem berühmten kleinen Buchladen Parsons Bookshop, direkt an der nahen Baggett Street Bridge. He was slothful, I tell you. Well, if he had got to Parsons' bookshop, there he would almost certainly have met Patrick Kavanagh, the great poet from Monaghan, who also lived in Pembroke Road, perhaps Brendan Behan. But if he had, after browsing there for a while, felt a little thirsty, he could have gone along Baggot Street. I suppose he would have got to Toner's on the left, or Doheny and Nesbitt's on the right, which were places where he would have found congenial company, I imagine. And then, of course, a little further on, Merrion Row, getting near the Shelburne Hotel, he could have gone into O'Neill's, it's called something else now, and there he might have met a number of very bright and genuinely witty civil servants, including, maybe, Flann O'Brien, including, almost certainly, Martin O'Kine, great, great Gaelic writer from Connemara. An Swifts Grab hatte der Fremde sich eine Herzenserkältung zugezogen. So sauber war St. Patricks Kathedrale, so menschenleer und so voll patriotischer Marmorfiguren. So tief unter dem kalten Gestein schien der desperate Dean zu liegen, neben ihm Stella, zwei quadratische Messingplatten, blank geputzt wie von deutscher Hausfrauenhand. Wir befinden uns jetzt in der großräumigen Kathedrale St. Patrick's, einer der beiden protestantischen Kathedralen Dublins. Eine sehr verwunderliche Tatsache, wenn man bedenkt, dass die Dubliner Bevölkerung zu 95% aus Katholiken besteht, zumindest nominell heute. Heinrich Böll, der zwar sehr wahrscheinlich keine Kontakte zu lebenden irischen Schriftstellern hatte, hat es sich aber doch zur Aufgabe gemacht, den Toten seinen Tribut zu zollen. So kam er also hier zu St. Patrick's Cathedral, um Jonathan Swift, früher Dekan dieser Kathedrale, aufzusuchen, das heißt dessen Grab. Hier ruht Jonathan Swift, von geistlichem Stande und ehemals Dekan dieser Kathedrale, enthoben jeglicher brennenden Entrüstung, die im Leben sein Herz beschwerte. Gehe hin, Reisender, und tu es dem Manne nach, der unerschrocken für die Freiheit kämpfte. Und vor der Kathedrale hatte ihn der erste irische Bettler um Geld fürs Frühstück angehauen. Nur in südlichen Ländern gibt es sonst solche Bettler. Aber im Süden scheint die Sonne. Hier, nördlich des 53. Breitengrads, ist Zerlumptheit, Zerrissenheit etwas anderes als südlich des 40. Regen fällt über die Armut, Schmutz kann hier, selbst vom unverbesserlichsten aller Ästheten, nicht mehr als malerisch empfunden werden, und Elend hockt in den Slums um St. Patrick herum, unverändert wahrscheinlich seit Swifts Tod. Böll hat also auch versucht, den Standort dieser Kathedrale einzuordnen. Damals, in den 50er Jahren, also in diesem Fall im Jahr 1954, stand die Kathedrale in der Tat in einem Slumgebiet Dublins, also ärmlichste Häuschen. Übrigens hier auch ganz in der Nähe, Klein Brussel Street, das sogenannte jüdische Viertel. Das Komische ist, wenn man sich heute aus der Kathedrale hinaus bewegt, wird man nichts mehr von dieser Armut feststellen können, denn vor etwa 15 Jahren wurden die Straßen hier erweitert, alle älteren Häuser wurden abgerissen und sind neuen Sozialwohnungen gewichen, die durchaus einen schmucken, adretten Eindruck machen. Das heißt, der Kontrast, von dem er damals sprechen konnte und vielleicht auch sprechen musste, hier dieser imposante Kirchenbau und gleich daneben die heruntergekommenen Behausungen armer Dubliner, davon ist heute überhaupt nichts mehr zu spüren. Der Dichter Piers Hutchinson, in den frühen 50er Jahren Mitarbeiter der Tageszeitung Irish Press und dem Leben der Dubliner Bohème zugeneigt, erinnert sich noch im Abstand von mehr als einem halben Jahrhundert an das blanke Entsetzen, das ihn packte, wenn er in eine der Straßen auf der Nordseite der Stadt geriet, aus deren schwarzen, klaffenden Hauseingängen ihm der Pesthauch der Armut und des Elends entgegenschlug. There was a couple of streets, more or less on the way from north side to south side. I remember in particular York Street and Gardiner Street, and both of those streets I tried to avoid because there were doorways, but there never seemed to be a door shut. They were tenement slums, and as you walked past, you only turned into those streets, and you would get a huge invasion of stench, of the stench of poverty and the dirt that poverty led to. It was a black mass attacking you out of the gaping, yawning mouths of misery. So I tried to avoid those streets, but they could stand for the widespread poverty of many in Dublin in those days. Leer, sauber, schön war St. Patricks Kathedrale, voller Menschen, voller Kitsch war St. Nikolaus. Aber sie wird benutzt. Das Gebäude, die heiligen Figuren, Weihwasserbecken und Bänke, Beichtstühle und Kapellen, sie werden gebraucht. Und auf ihren Bänken fand der Fremde, was er auf vielen irischen Kirchenbänken fand, kleine Messing- oder Emaitafeln, die zu einem Gebet auffordern. Bete für die Seele des Michael O'Neill, der am 17. Januar 1933 60-jährig starb. Bete für die Seele der Mary Keegan, die am 9. Mai 1945 18-jährig starb. Welch eine fromme, eine geschickte Erpressung. Die Verstorbenen werden lebendig, Ihr Sterbedatum verbindet sich für den, der das Täfelchen liest, mit seinem Erlebnis an diesem Tag, diesem Monat, diesem Jahr. Als Hitler die Macht übernahm, starb hier in Dublin 60-jährig Michael O'Neill. Als Deutschland kapitulierte, starb 18-jährig Mary Keegan. Bete für Kevin Cassidy, der am 20.12.1930 13-jährig starb. Die eher unscheinbare St. Nikolaus-Kirche, oder wie sie richtig heißt, St. Nicholas of Myra, ist nach wie vor da für die Schäfchen der Gemeinde, für die katholischen wohlgemerkt. Während den wenigen Protestanten ja die beiden riesigen historischen Kathedralen Christ Church und St. Patrick's zur Verfügung stehen. In unmittelbarer Nachbarschaft von St. Nicholas, im Herzen der Dubliner Altstadt, in die sich kaum ein Tourist verirrt, zwischen Ramschmärkten, Billigläden und Straßenverkaufsständen, ist noch immer etwas zu spüren vom Dublin der kleinen Leute, vom einfachen Leben, das alles andere als einfach ist. Im Gemeindezentrum von St. Nicholas treffen sich zur Mittagsstunde vor allem die Alten und Bedürftigen, um hier im großen Bühnen- und Speisesaal eine warme Mahlzeit entgegenzunehmen. Einer der freundlichen Helfer aus der Nachbarschaft weiß, dass Böll sich hier in den 50er Jahren staunend umgesehen hat und überwältigt war von den Massen der Gläubigen in der Kirche St. Nicholas. Das aber sei eine Sache der Vergangenheit, sagt er. In den 50er Jahren, da haben die Leute manchmal sogar draußen vor der Kirche gestanden, wegen Überfüllung. Heute gehen eigentlich nur noch die Alten in die Kirche. Und auch die Armut, barfüßige Kinder auf den Straßen und Ähnliches, das hat es früher in Dublin gegeben. Heute nicht mehr. There was a lot of poverty, yeah, an awful lot of poverty in Dublin in the 50s. It wasn't unknown for children not to for children to go around the streets with no shoes. It wasn't uncommon in those days, but there was great poverty in Dublin in the 50s in comparison to today. Im Herzen des Altstadtviertels lebt Tony McMahon, einer der profundesten Kenner der irischen Musiktradition und selbst ein begnadeter Meister des Akkordeons. Er ist aufgewachsen in einer Kleinstadt im Westen Irlands. Seine Erinnerungen an die Kindheit und Jugend in den 50er Jahren sind alles andere als fröhlich. Den Stiefel der Kirche im Nacken, den habe er verspürt damals. Der Westen Irlands, ein grauer Erinnerungscocktail aus Nonnen und Priestern, klammen, regnerischen Tagen, Düsternis und Angst. My memory of Ireland in the West in the 1950s was of a bleak and dark and wet place where you would see nuns and priests walking every time you went out, and there was a sense for me as a child of darkness, a sense of pervading fear. So it was not a happy place. The church in Ireland at that time had its boot firmly on the neck of the Irish people. Dass Böll beeindruckt und schier überwältigt war von dem, was er in der irischen Kirche als eine Atmosphäre aus Wärme und Gemeinschaftlichkeit zu beobachten glaubte, ja, das habe es gelegentlich gegeben. Aber die Regel sei das nicht gewesen. Angst habe geherrscht. Angst vor der Sünde. I understand how Heinrich Böll may have felt seeing people going to church, that there was a warmth and coziness and an intimacy about it. And when the candles were lit and when the incense was brought out by the priests, there was a wonderful feeling. It was a magical feeling, but it was something temporary. It was not the real story. The real story was, don't be bad, don't commit sin. So the charity of Christ was missing, and what we had was the tyranny of the church. Mein liebes Herz, schreibt Heinrich Böll am 7. Oktober 1954 aus dem Westen Irlands in einem Brief an seine Frau Annemarie, es ist so schön hier, dass ich sehr traurig bin, euch nicht hier zu haben. Seen, Berge, Wolken und jene unbeschreiblichen, stets wechselnden Lichter, die ich noch nie gesehen habe. Böll war 1954 dann da und da gibt es dann auch so Briefe an die Familie, wie wunderbar dieses Land ist. Also die Kombination von Bergen mit dem Meer, dieses ständig wechselnde Licht, weil die Wolken über den Atlantik getrieben werden, etc. Und das führte dann dazu, dass er ein Jahr später, also 1955, dann mit der Familie rübergefahren ist. Und dann wiederum auf Vermittlung von Herrn Fleischmann zunächst in einem Hotel auf Eckel Island in Kiel untergekommen hat. Und das war ja dann dieses Eckel Island. Man weiß nicht, wie man das, also das war dann noch ein Stück hinterwäldlerisch und zurückgebliebener, aber völlig abseits. Wir sind mit dem Zug bis Ostende Dover, die klassische Strecke, dann Liverpool oder Holyhead, dann Leary und dann wieder mit dem Zug und mit dem Bus. Es war ungefähr 3,5 Tage, waren wir unterwegs. Es war schon ziemlich anstrengend. Für uns Kinder war es auch sehr lustig, aber für meine Eltern war es doch sehr anstrengend, denke ich. Ich glaube, mit 14 Gepäckstücken auf der ersten Reise. So 6 Leuten. René Böll, Jahrgang 1948, der drittälteste Sohn Heinrich Bölls, erinnert sich noch genau an die Beschwerlichkeiten der Reise nach Eckel Island in den 50er Jahren. Wir waren ja als Kinder 4 Monate im Jahr da. Und es war eben die Zeit, das erste Mal waren wir aus Köln weg. Wir waren am Meer das erste Mal, in den Bergen das erste Mal. Und es war ein unzerstörtes Land. Es war also für uns schon eine sehr prägende Erfahrung. Und in der Natur zu sein, was wir natürlich in der Stadt gar nicht kannten. 1955 war ich zuerst da. Wir haben damals in Kiel gewohnt, in dem Haus, was wir dann die nächsten 4 Jahre benutzt haben. Es gehörte zu dem Hotel Bervie. Ein Annex wurde das genannt. So, when Heinrich came first, he stayed at the Bervie and he met my father and he fell in love with Eckel and he decided it would be a good place to bring his family. So, my father had a house in the village to let, so he decided that would be the house for him. Elizabeth Barrett, Inhaberin des Hotels The Bervie am Atlantikstrand von Kiel auf Eckel Island in der Grafschaft Mayo, ganz im Westen Irlands. Hier also hat sich Heinrich Böll in die Landschaft und die Menschen verliebt und hierher ist er immer wieder zurückgekommen mit seiner Familie. Von Elizabeths Vater hat er ein geräumiges Haus gemietet und die beiden Männer haben sich angefreundet, haben zusammen in Molloy's Pub getrunken und geplauscht. Und auch Annemarie Böll und Elisabeths Mutter wurden Freundinnen. Sie selber hat als Kind die Milch rübergebracht zu den Bölls. Als einen freundlichen, liebenswerten und ständig rauchenden Mann hat sie ihn in Erinnerung. Und die 3 Böll-Jungs, die fand sie auch interessant. Die waren so ganz anders gekleidet als ihre eigenen 7 Brüder. Well, my father and he used to go for drinks to Molloy's pub, which was close to the house he rented. That was the pub where they would meet and have drinks and great discussions. A good relationship built up, and my mother and his wife, Anna Marie, became friends, and we supplied them with milk. You know, as a young girl, I used to bring milk up to the house to them. But he was a very friendly, a very nice man. And he was always smoking, which was not unusual then because everybody smoked. And then the 3 boys were, even though I had 7 brothers, but they looked a little different to my brothers. They dressed different to my brothers. Schreibmaschine natürlich immer mitgehabt beim Reisen und hat eigentlich jeden Tag schon ein paar Stunden fest gearbeitet. Das war einfach klar, da durfte er nicht gestört werden. Wir waren ja viel draußen, deswegen konnte er viel in Ruhe arbeiten. Aber wir haben gleichzeitig Irland als das Land erlebt, oder sagen wir die Zeit in Irland haben wir als die Zeit erlebt, wo wir am meisten mit unseren Eltern verbracht haben. wo sie am meisten Zeit hatten, wo sie am entspanntesten waren, wo doch sehr viel Druck von ihnen genommen war. Und das war für uns Kinder eigentlich die schönste Zeit mit meinen Eltern. Weil sie da doch ganz anders, einfach mehr Zeit hatten, entspannter waren auch. Da waren wir viel im Hafen, ja. Wir haben ja gesehen, wie die Haifische gefangen wurden, wie die da angelandet wurden, ausgeweidet wurden. Im Hafen alleine waren wir später her. Da hatten meine Eltern doch ein bisschen Angst. Und wir hatten später auch ein eigenes Boot in den 60er Jahren. Das war ein kleines Holzboot, ich weiß nicht, wie lang das war, so mit Außenbordmotor. Und wir sind sehr weit aufs Meer rausgefahren, ja. Das war zum Schrecken meiner Eltern, muss ich sagen. Da hatten meine Eltern doch Angst. Es war auch gefährlich. So we are at the moment we are standing in Perchin Harbour. Perchin means little port in Irish, and it's a very unique place because this is where the whole basking shark industry developed in the late 1940s and carried through until perhaps the mid 1960s. Edward King Jr., wie schon sein Vater vor ihm, Inselarzt in Eckel. Seine Eltern waren sehr eng befreundet mit dem Ehepaar Böll. Im irischen Tagebuch kommen beide an prominenter Stelle vor und sind Gegenstand einer Geschichte. Edward King Jr. kann sich noch erinnern an die Zeit, als Perchin Harbour, der kleine Hafen oberhalb von Kiel, Zentrum der Haifischjagd gewesen ist, bis in die 60er Jahre hinein, und an die Haie, enorm große, sanftmütige Planktonfresser, auf deren Lebern es die Jäger abgesehen hatten. Hochwertige Industrieöle wurden daraus gewonnen und Kosmetika, was angesichts des Gestanks der Haikadaver ziemlich kurios erschien. The harbor is unfortunately in a very dilapidated condition now. It hasn't, the shark industry died in the mid-60s. No money has been spent on it for 50 years and it is very badly in need of investment because it's such a beautiful spot. And the tourists love to come down here and watch the boats coming in the evening, and there's a lovely feeling about the place. So that's really the story of Perchin Harbour. Die rötlichen Muscheln erlöschen, es verstummt der Schulpausenlärm auf den billigen Plätzen und diese ganze klassenlose Gesellschaft versinkt in schweigende Erwartung, während süß, bunt, breitwandig der Film beginnt. Den wunderschön gelegenen, wenn auch heute etwas heruntergekommenen Hafen, den haben die Bölls geliebt. Und das nahegelegene Kino von Eckel, das sage und schreibe gut 500 Menschen Platz bot. Das war wirklich ganz sehr skurril, weil ein großer Teil der Sitzplätze war auch kaputt. Es waren uralte Sitze aus einem anderen Kino. Das Kino ist eigentlich gar nicht richtig fertig gebaut worden. Es war ein richtiger Rohbau, eine groß wie eine Scheune. Ist ja später dann abgerissen worden. Und es stand halt an einer der schönsten Stellen Eckels. Also es stand genau da, wo man von der Straße von Kiel zum Hafen runterfährt. Da stand das Kino. Also mit einem wunderbaren Blick eigentlich. Mitternacht ist längst vorüber. Längst leuchtet das Leuchtfeuer von Clare Island. Die blauen Silhouetten der Berge sind tiefschwarz und ferne im Moor einzelne gelbe Lichter zu sehen. Dort wartet die Oma, die Mutter, der Mann oder die Frau, um von der Herrlichkeit erzählt zu bekommen, die sie an einem der nächsten Tage sehen wird. Und bis 2 bis 3 Uhr morgens wird man noch am Kaminfeuer sitzen. Denn als Gott die Zeit machte, hat ja genug davon gemacht. Yes, well, the cinema was wonderful because it was our only outlet to the wonderful imaginary world of Hollywood. And we had no television in Ireland until 1965. So throughout the 50s, the cinema was a wonderful place for people's imaginations to run riot, but it was also a very important meeting place and a place where young couples courted and met up. Die einzige Außenverbindung und Quelle der Fantasie nennt Edward King das Kino. Ein Treffpunkt für alle in der Zeit, als es in Irland noch kein Fernsehen gab. Heute erinnert nichts mehr an die legendäre Vergnügungsstätte. Aber selbst wenn es wieder eines gäbe, sagt Edward King, würde es natürlich niemals den Zauber von Heinrich Bölls Kino ausstrahlen. Unfortunately, with the advent of television, the cinema was less and less frequented, and in the early 60s it had to close. And it's so sad because we have no cinema on the island now, and we would love to. So hopefully we'll We'll have a cinema back in Ackle someday, but I don't think it'll ever have the quality of magic that the cinema of Heinrich Böll had. Zwischen Kiel und Dugord am Hang des Slievemore, gleich hinter dem alten Friedhof, liegen die eindrucksvollen Ruinen des verlassenen Dorfes, dem seine Bewohner im 19. Jahrhundert den Rücken gekehrt haben. Böll widmet dem Dorf im irischen Tagebuch ein eigenes Kapitel. Plötzlich, als wir die Höhe des Berges erreicht hatten, sahen wir das Skelett des verlassenen Dorfes am nächsten Hang liegen. Niemand hatte uns davon erzählt. Niemand uns gewarnt. Es gibt so viele verlassene Dörfer in Irland. Graue, gleichförmige Steingiebel, die wir zunächst ohne perspektivische Tiefe sahen, wie dilettantisch aufgestellte Kulissen für einen Gespensterfilm. Mit stockendem Atem versuchten wir sie zu zählen, gaben es bei 40 auf, und 100 waren es sicher. Verblüffend finde ich ja, dass Böll sein Kapitel über dieses verlassene Dorf beginnt mit dem Wort plötzlich. Plötzlich, als wir die Höhe des Berges erreicht hatten, sahen wir das Skelett des verlassenen Dorfes am nächsten Hang liegen. Gudrun Boch, Bremer Rundfunkjournalistin mit jahrzehntelanger Verbindung zu Irland. Das heißt, damals gab es noch kein Hinweisschild auf dieses Dorf. Jetzt braucht man ja nur dem Schild nachzufahren. Und man sieht hier auf dem Parkplatz einige Autos stehen, denn inzwischen ist das eine der kleinen Attraktionen dieser Gegend geworden, dass man das verlassene Dorf besucht. Außerdem ist es inzwischen eine archäologische Grabungsstätte und man versucht, der Geschichte dieses Dorfes auf die Spur zu kommen. Böll, der 55 in dieser verlassenen Siedlung gewesen ist, da war er 10 Jahre vom Krieg entfernt. Und das saß ihm noch so im Nacken, dass ihn alles natürlich irgendwie interessiert hat, in Kontrast zu seinen Kriegserfahrungen. Und hier, sagt er, eine zerstörte menschliche Siedlung, die aber nicht durch Bomben und menschliche Einwirkungen verfallen ist, sondern hier hat die Zeit gearbeitet. Und die Zeit hat alles vernichtet, außer den Steinen und dem Moos, was hier so wunderbar malerisch angeordnet ist. Darin hat er einen Trost fast gefunden, aber auch wieder sein anderes Thema, was ihn in Irland immer sehr beeindruckt hat, die Armut und die Not und der Zwang zum Auswandern. Nicht? Er hat sich schon vorgestellt, dass hier in so einem Haus vielleicht 9, 10 Kinder groß geworden sind und von diesen Kindern sind maximal 2 oder 3 im Land geblieben und die anderen mussten gehen, mussten auswandern. Wir haben vor allen Dingen sehr oft erlebt, dass ganze Häuser leer standen plötzlich. Also ein Haus war bewohnt, im nächsten Jahr war es leer. Stand es ein paar Jahre leer, wurde wieder bewohnt, wieder leer, so hin und her. Das haben wir sehr oft gesehen. Und wir haben Häuser gesehen, in denen die Leute ausgezogen sind, von einer Stunde auf die andere, wo die Teller noch auf dem Tisch standen. Und das blieb dann 20 Jahre, 30 Jahre so stehen, rührte auch niemand an. Und so Häuser gab es einige in Eckel noch, die also ganz plötzlich mitten im Winter verlassen wurden und die Leute dann weggefahren sind und nie mehr wiederkamen. Der Historiker und Rundfunkautor Thomas Johnston erinnert sich an seine Schulzeit auf Eckel Island in den 50er Jahren. Damals war es üblich, dass die Väter nach England gingen, um den Familienunterhalt zu verdienen. In 54, I would have been 14, 15 years of age. As regards my home, for instance, my parents, my father traveled back and over to England to work and sent the money home, and my mother reared her children. And that was the life we were used to. And growing up in my village, which is across the mountain here, the next village where my father came from, in class, every father was in England. Als Böll nach Eckel kam, sagt Thomas Johnston, hat er hier eine matriarchalische Gesellschaft vorgefunden, in der die Mutter für alles zuständig war. Haus, Hof und Erziehung. Der Mann schickte das Geld. Kontakt bestand nur per Post. Telefon hatte kaum jemand. So when Heinrich Böll would have come to Achill, he would have seen a matriarchal society where the mother ran the home, ran the farm, made all the decisions about education and about... And the fathers just sent the money, and they would have been only in contact by letter at that time. Very few telephones at the time. Doch wirkliche Armut gab es nicht auf Eckel, sagt Thomas Johnston nicht ohne Stolz. Die Gesellschaft hier hat das aufgefangen. Arm ist, wer hungern muss oder frieren muss. Doch hier musste kein Kind hungern oder frieren. But there was no poverty in Eckel because of the social structure of the place. Because nobody would be allowed to be poor. What I classify poverty, there are two main ingredients. That one is hungry and one is cold, one is poor. No child was ever hungry or never cold. My responsibility, I take the western side of the island, which includes Dugart, Dukanella, the valley, and here Keel and Dua and Keel West and down to Kim. Anyone that's living, that's coming to church here, I look after them from my point of view, from the church's point of view. And I also have three schools, three primary schools in that area that are working. Father Tom Kearney, der Inselseelsorger über seine verstreute Gemeinde. Wenn sich die Menschen im heutigen Irland abkehren von der Kirche, sagt Father Kearney, dann hat das mit dem Wohlstand zu tun. Die Leute glauben, dass sie mit ihren Problemen selber fertig werden. Früher gab es dann nur die Kirche für sie. Man denkt materieller heute und auch das Familienleben hat sich verändert. Wo es früher 9, 10 Geschwister gab, sind es heute 3 oder 4. Große Häuser, kleine Familien. Jemand hat mal gesagt, die Häuser sind so groß heute, dass sich Mann und Frau kaum noch zu sehen kriegen. Früher hatten sie 2 Zimmer und waren eigentlich immer zusammen. Today we have big houses and small families. When we had small houses, we had big families. And that's very obvious, meeting the people, 8, 9, 10 brothers and sisters. Now, maybe 2 or 3 or maybe 4. Somebody said, maybe the houses are so big now, husbands and wives never meet. In the old days, there were 2 rooms and they were meeting all the time, so maybe that has something to do with it. ...1958 kauft Heinrich Böll ein Cottage in Dugard auf Eckel Island. Feriendomizil und Arbeitsstätte während der Sommermonate bis zum Jahr 1983, als Böll sich hier zum letzten Mal aufhält. Ein Foto, das um 1960 in Dugard entstanden ist, zeigt ihn in der Umgebung seines Hauses auf eine für ihn charakteristische Weise. Well, it's typical because the hands in the pocket and the cigarette in the mouth and that lovely smile and interest and warmth in him, you know, and zest for information and to know about people and what would happen to them. And very approachable man. Klar, das war schon sehr typisch, so Handy in Taschen, Zigarette, Baskenmütze. Ich meine, Zigaretten rauchen war ja damals gar kein Thema, so wie heute. Es wurde einfach geraucht, im Auto, zu Hause. Es hat ja niemand drüber nachgedacht. First of all, he's very casually dressed. He was never concerned about his sartorial image. He invariably wore this beret and he almost always had a cigarette, either in his hand or in his mouth. So it's a very true representation and it's as he was. What else can I say about him? Nach dem Tod von Heinrich Böll 1985 wird sein Haus auf Eckel zur Pilgerstätte für Reisende aus Deutschland. Unter den Besuchern ist auch der Schriftsteller Ralph Giordano, der Böll persönlich verbunden war. Natürlich war mir klar, für mein Buch, mein irisches Tagebuch, fahre ich nach Eagle Island, ja, da wo die Böll Cottage ist. Ich bin dann dahin gefahren und schilder das ja auch, wie ich da reingekommen bin, in diese Idylle. Es war niemand da, das Tor war offen, es wohnte keiner da zu der Zeit. Das muss 1995 gewesen sein, und zwar im Sommer. Der Ort war für mich natürlich etwas ganz Besonderes, ja, etwas, was sozusagen Heinrich Böll atmete. Ich habe mich da lange Stunden aufgehalten, nochmal Revue passieren lassen, was meine Beziehung zu Böll ausgemacht hat. Und hatte natürlich auch irisches Tagebuch bei mir. Da habe ich mich dann ganz sentimental in eins von diesen damals unaufgeräumten Zimmern, ja, was sah nicht sehr ordentlich aus, was mich aber nur angeheimelt hat, ja, habe mich dann da hingesetzt und habe in seinem wunderbaren irischen Tagebuch gelesen. Eine solche Beobachtungsgabe, wie dieser Böll hatte, ja, ich glaube, ich habe auch was davon gelernt. Ja. Er konnte ja in die Herzen der Menschen hineinkriechen. Es gibt eine Heinrich Böll Association hier auf Eckel, angeregt von dem Dichter John F. Dean, der aus Eckel stammt. Und er hat zusammen mit Clodagh King angeregt, dass man das Böllhaus kauft, das Cottage, und renoviert oder instand hält und zeitgenössischen Schriftstellern und Malern zur Verfügung stellt, jeweils für 14 Tage oder auch bis zu einem Monat. Und seit 1992 kommen irische, im Wesentlichen irische, es sind noch einige Deutsche da gewesen, aber im Wesentlichen sind es irische Künstler, die hier sich sehr wohlfühlen, hier sehr gerne arbeiten und schreiben. I spent, I think, 3 weeks in the Böll House in 1996. It was winter, November, very, very dark, the depths of winter. And I remember the extraordinary landscape of the place and the spirit of that landscape in the house, but also this feeling that the house very much belonged within the landscape, and the two somehow seemed to meet and merge, and there was a real feeling of both cold and warmth in the house. Der Dramatiker und Lyriker Vincent Woods war im November 1996 zu Gast im Böllhaus und schwärmt noch heute von der Magie der Landschaft und der Atmosphäre im Haus. Viel geschrieben hat er dort, und zwar immer abwechselnd in den unterschiedlichen Räumen, und natürlich hat er an Böll gedacht dabei und auch Böll gelesen. Und sich gefragt, ob der vielleicht ebenfalls an diesem Tisch, an diesem Fenster gearbeitet hat. Gelegentlich kam es während des Aufenthaltes im Böll Cottage auch zu skurrilen Begegnungen mit deutschen Touristen, die sich manchmal schon früh am Morgen an den Fenstern die Nasen platt drückten. I think probably about 3 times I woke up in the morning to find faces peering in the window at me. And the first time it was startling. The second time was amusing, and I think the third time I began to be slightly irritated. But they were all quite charming, and one man I became quite friendly with. But it was strange. But also I was very glad to think that there were still people coming, in a sense, on pilgrimage to the house. My name is Claire Keegan. I'm from the Wicklow-Wexford border. I'm a short story writer. I come back to the Böll House for the place, for the feeling in the place. I think there's a lovely feeling in this house of peace that is, it's conducive to work. Die junge Erzählerin Claire Keegan ist nicht zum ersten Mal im Böllhaus in Dugald. Sie schätzt die Arbeitsatmosphäre und sie hat das Gefühl, dass Böll hier auf eine ganz merkwürdige Weise immer noch anwesend ist, so wie Geschichte, die in die Gegenwart reicht und uns einbezieht. Wer in diesem Haus nicht schreiben kann, sagt Claire Keegan, der kann nicht schreiben. There's a strangeness in the house. There's a feeling in it that's larger than the house itself. And I suppose perhaps it's Böll's presence. I don't know. I don't mind. It's a fine feeling, and it's a lovely place to wake up. It's a lovely place to work. I do think of him, but I don't think of him concretely. I just understand that I am here and that he was here, the way history was here and is gone, but that we are all still a part of it. I've been to many places to work in many different parts of the world, and I think this is my favorite place to work. I think if you couldn't write here, you couldn't write. Es ist verschiedentlich behauptet worden, Heinrich Bölls irisches Tagebuch sei ein Gegenentwurf zur wachsenden Entfremdung der Menschen im Adenauer-Deutschland. Eine Auffassung, die Bölls ehemaliger Verlagslektor, der Schriftsteller Dieter Wellershoff, durchaus für zutreffend hält. Das ist auch so, ja. Es ist ja auch eine katholische Gesellschaft. Und dann ist es eine Gesellschaft, die damals unterentwickelt war und wo Menschen in kleineren Zusammenhängen lebten, wo also die Werte der Nähe, der Familie, der Herkunft eine viel größere Bedeutung hatten als hier in unserer Gesellschaft, wo alles durcheinander gewürfelt war. Wir waren doch eine Gesellschaft von entwurzelten Menschen, Ausgebombten und Vertriebenen. Und so, das war völlig anders. Und da ist das eine Idylle. Irland war eine Idylle, wenn man diese Art von Humanität suchte. Also sozusagen die traditionellen Nähewerte, die waren in Irland verkörpert. Dahinter konnte man natürlich das Elend sehen. Aber das Elend, das war keine Problematik für Böll. Also die materiellen Werte waren ja eigentlich keine wahren Werte. Es ist einfach ein Buch über Irland, wo wir sehr viel Zeit verbracht haben. Insgesamt doch 3 oder 4 Jahre oder mindestens 3 Jahre, was eine sehr lange Zeit ist, finde ich. Und mein Vater hat mal geschrieben, das wäre das Land, was er in Europa am meisten liebt. Und es war natürlich auch eine Flucht aus Köln, klar, natürlich. Hier wurde der Druck größer, finanzieller Druck war sehr stark damals. Meine Eltern hatten ein Haus gebaut, sie hatten sich hoch verschuldet. Es gab auch viele ganz banale Gründe, mal wegzugehen. Und in Irland fühlten sie sich einfach sehr wohl, immer. Ich denke, das irische Tagebuch ist auch irgendwo eine Metapher und ein Beispiel. Das heißt, es ist ein zutiefst humanes Buch, von einem Humanisten geschrieben, aber er trifft auch auf lauter Humanismen in Irland. Und das macht ihn irgendwie traurig. Das heißt, er stößt auf eine, ich möchte beinahe sagen, kollektive Haltung, die raubürstig ist, aber doch irgendwo auch tief human. Und es ist ganz sicher, dass Böll das in Deutschland so vermisst hat, da gibt es gar keine Frage. Denn er leidet ja unter seiner eigenen Generation, unter den Vätern und den Altersgenossinnen und Genossen, die danach verdrängt haben, die nicht seinen Weg gegangen sind, die sich nicht auseinandergesetzt haben mit ihrer eigenen Rolle im Nationalsozialismus. Darunter hat er doch schwer gelitten. Dieses Deutschland war ja auch eine große Wunde in Böll. Und er stößt da auf etwas, was in Deutschland so nicht da war. Ein humanes Defizit, das ihn unglücklich macht. Und dass dieses Buch, auch irisches Tagebuch, auch wenn man das richtig begriffen hat, ja, auch zu einem traurigen Buch macht. Der irische Schriftsteller Hugo Hamilton, Sohn einer Deutschen und eines Iren, hat eine Reihe von Büchern veröffentlicht, die von seiner Kindheit in den 50er Jahren handeln. Und natürlich kennt er auch Heinrich Bölls 1957 erschienenes irisches Tagebuch. Leider ist das Buch nie hier angekommen. Also es wurde fast als Beleidigung angenommen hier. Ich glaube, das Buch erinnerte die Iren an erstmal die Armut, die Auswanderung, dieses kleine provinziale Niveau hier. Die Iren wollten das eigentlich loswerden. Die wollten sich eher an Amerika anknüpfen und an London. Und ich glaube, dass die Beschreibung von so warme, romantische Beschreibung, die passte denen gar nicht. Und die Rezeption, die in Deutschland wahrgenommen wurde, das ist was ganz anderes. Ich beschreibe das gerne jetzt als eine literarische Landschaft, die übrig geblieben ist, auch wenn Ackle Island sehr dem Wandel ausgesetzt ist. Man spricht von dem Klimawechsel. Alles Mögliche wird Ackle ständig wieder umändern. Aber diese literarische Landschaft bleibt. Auf dieser Insel also wohnt das einzige Volk Europas, das nie Eroberungszüge unternahm, wohl selbst einige Male erobert wurde von Dänen, Normannen, Engländern. Es schickte nur Priester, Mönche, Missionare, die auf dem seltsamen Umweg über Irland den Geist thebaischer Askese nach Europa brachten. Vor mehr als 1000 Jahren lag hier, so weit außerhalb der Mitte, als ein Exzentrikum tief in den Atlantik hineingerutscht, Europas glühendes Herz. Er hat auf eine Weise etwas gesucht in Irland und auch etwas gefunden in Irland, was in Deutschland nach dem Kriege fehlte. Den Deutschen ist leider sehr viel kaputt gegangen während des Krieges. Und am wichtigsten dabei war diese Einstellung zur Heimat. Sie sind auf eine Weise ein heimatloses Volk geworden nach dem Kriege. Und der Heinrich Böll hat das auf wunderbare Art wieder gut gemacht, weil er dann nach Irland gefahren ist und eine Ersatzlandschaft für diese Deutschen gefunden hat. Und ich glaube, das hat auch die jungen Deutschen dann damals in den 70er, 80er und immer noch sehr viel geprägt. Also, dass man irgendwie einen Kontakt zum Land, zum Volk hier gefunden hat, was da in Deutschland denen gewährt war auf eine Weise und auch sehr schwierig und Probleme hatte. Was Böll von Autoren, die bis dahin über Irland geschrieben hat, sehr differenziert, ist im Grunde genommen, dass er eben diesen persönlichen Zugang gesucht hat und wenig Historisches geschrieben hat. Er schreibt ja nichts zur Geschichte Irland in diesem irischen Tagebuch. Er hat ja dann später sich auch mit der Nordirland-Problematik und irischer Geschichte im Allgemeinen auseinandergesetzt. Aber in diesem Buch ja nicht. Das ist ein sehr persönliches Buch, wie es ja auch im Vorspruch heißt. Es gibt dieses Irland, wer aber hinfährt und es nicht findet, hat keinen Ersatzanspruch an den Autor. Die letzte Stunde verbrachten wir auf dem schrägen Fußboden des Pensionszimmers, spielten Karten wie auf einem Dach. Stühle und Tisch gab es im Zimmer nicht. Zwischen Gepäckstücken sitzend bei offenem Fenster, die Teetassen neben uns auf dem Boden, jagten wir Herzbube und Pikass durch das lange Spalier ihrer Artgenossen, umbrandet vom heiteren Lärm der Dawson Street. Während die Wirtin mit Flasche, Schwermut und Morgenrock im Hinterzimmer blieb, schaute das Zimmermädchen lächelnd unserem Spiel zu. »Das war einmal wieder ein netter Bursche«, sagte der Taxichauffeur, der uns zum Bahnhof fuhr. »Ein reizender Kerl war's.« »Wer?«, fragte ich. »Dieser Tag«, sagte er. »War das nicht ein Prachtbürschchen?« Ich stimmte ihm zu. Während ich ihn bezahlte, blickte ich nach oben, die schwarze Front eines Hauses hinauf. Eben stellte eine junge Frau einen orangefarbenen Milchtopf auf die Fensterbank hinaus. Sie lächelte mir zu und ich lächelte zurück. Sie hörten Bölls Grüne Insel, eine Spurensuche in Irland. Feature von Michael Augustin und Walter Weber. Es sprach Burkhard Klausner. Im Originalton waren zu hören Heinrich Böll, René Böll, Viktor Böll, Elizabeth Barrett, Gudrun Boch, Ralph Giordano, Hugo Hamilton, Pierce Hutchinson, Thomas Johnston, Patrick Kavanagh, Father Tom Kearney, Claire Keegan, Edward King, Tony McMahon, Hans-Christian Oeser, Dieter Wellershoff und Vincent Woods. Musik Tony McMahon. Ton und Technik Peter Nielsen und Claudia Jira. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Regie Christiane Ohaus. Redaktion Michael Augustin. Eine Produktion von Radio Bremen 2007.